Die Geburt. Aus Morgenrot, Klabund, die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geburt. Der Vorhang lässt nur mattes Licht herein. Sie windet sich auf tränennassen Kissen. Sie hat die Zähne in den Daumen festgebissen. Das Blau erschwillt. Sie hält es nicht. Muss schreien, es rast heraus, es bricht sich an den Wänden, der graue Ton und klopft mit fürchterlichen Händen, da schlägt hoch, über aller Wipfel glut die Flamme, ein rosig, klumpig etwas trägt die Amme. Der Sanitätsrat hat den Ärmel aufgekrempelt, indem er diesen roten Fleck zu einem Knaben stempelt. Dem Vater perlt der kalte Schweiß. Die Mutter aber lächelt, und sie weiß, es singt mit Harfen und mit Flöten ihren Ohren. Ich habe einen Gott geboren. Ende von Die Geburt.